Jedoch brauchen die meisten Spiele über die kniffligen Herausforderungen hinaus eine Erzählung, die ihnen einen Rahmen gibt und einen narrativen Sinn verleiht. Bis auf wenige Ausnahmen, wie beispielsweise den Klassiker der Casual Games namens Tetris, bei dem man die unablässig herabfallenden Blöcke einfach deshalb sortiert, weil man sie sortieren muss, geben uns selbst die frühesten und simpelsten Computerspiele wenigstens einen Satz mit auf den Weg in ihr Universum. Space Invader trägt seine Erzählung im Namen. Man muss die Erde vor außerirdischen Angreifern beschützen. Der hungrige Pac-Man wird von Geistern verfolgt und Super Mario musste seine Freundin im Sinne des Masterplots der Rettung vor dem Gorilla aus Donkey Kong retten. Heute entwerfen Spiele-Designerinnen in Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, MMORPG, unendlich große Welten, in denen tausende Spielerinnen gleichzeitig herumstreunen können. Die Aufgaben und Narrative sind komplex und wichtig für die strukturelle Organisation des jeweiligen Spiels, doch besteht ein großer Teil des Spaßes auch einfach darin, eine Rolle zu spielen. Dabei bilden sich in der Menge der Mitspieler Gruppen mit eigenen Handlungssträngen, denn unabhängig vom Spiel übernehmen alle Teilnehmerinnen mit ihren virtuellen Figuren nicht nur Charaktere, die von den Wirklichkeiten der Spiele vorgegeben werden, sondern es gehört auch zu den Regeln der spielerischen Fiktion, dass sich alle gemäß ihrer Rolle verhalten, ihr Sprechen und Erzählen dieser Welt anpassen und so gut wie möglich alle Referenzen oder Themen vermeiden, die mit der Wirklichkeit außerhalb des Spiels zu tun haben. Und die Immersion, also das vollkommene Aufgehen in der Simulation, zerstören würden. Wer sich nicht an dieses Sprachspiel und diesen Verhaltenskodex hält, der kann zeitweise gesperrt oder sogar für immer verbannt werden. Die detaillierten Interaktionen zwischen den zahlreichen Anwesenden sowie die narrativen Bögen, die sich über mehrere Tage und Wochen entfalten können, sind beachtlich.